in die Knochen, bricht dir das Genick. Lass dir nichts gefallen und schlag einfach zurück, wenn du entschlossen bist. Ja, dann kannst du nur gewinnen, egal wie viele Gegner sich dir entgegenstellen. Brich in die Knochen, brich dir das Genick. Lass dir nichts gefallen und schlag einfach zurück, wenn du entschlossen bist. Ja, dann kannst du nur gewinnen, egal wie viele Gegner sich dir entgegenstellen. Als ich klein war, lernte ich auf mich allein gestellt zu sein. Und nachgiebig hart wie Stein blieb mir keine andere Wahl. Einzelgänger, das fürs Leben sollte es für immer sein. Und ich merkte früh genug, dass ich daran auch nichts ändert. In der Gruppe sitz ich stark, doch ich wollte nie ein Teil irgendeiner Gruppe sein. Also zog ich weiter durch, pushte mich jeden Tag bis ans absolute Limit. Trainer erkannte Potenzial, ich sollte auf die Sportschule gehen, um den Sport weiter zu verfolgen. Schulmeister in der Jugend, doch ich entschied mich dagegen, weil die Liebe zu meiner Gegend, in der ich aufwuchs, eine größere Rolle spielte als die Zukunft, die mir blüht. Und meinen Eltern fehlte das Interesse, sich um mich zu kümmern, also wählte ich allein auf mich gestellt zu sein, weigerte mich weiterhin, eine Schule zu besuchen und schloss mich ein, um zu trainieren, die Bewegung zu studieren, um irgendwann unantastbar für alle Menschen zu werden. Ich versuche zu verbergen diese Fähigkeiten und das selbst vor meinen Freunden, um uns alle davor zu schützen. Brich in die Knochen, brich dir das Genick. Lass dir nichts gefallen und schlag einfach zurück, wenn du entschlossen bist. Ja, dann kannst du nur gewinnen, egal wie viele Gegner sich dir entgegenstellen. Brich in die Knochen, brich dir das Genick. Lass dir nichts gefallen und schlag einfach zurück, wenn du entschlossen bist. Ja, dann kannst du nur gewinnen, egal wie viele Gegner sich dir entgegenstellen.